Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Straße mit dem guten Rainer, dem Druckverlust. Tag! Ja, hallo Kai, wie geht's dir? Endlich mal wieder eine Folge, ne? Wir waren ja zeitlich ein bisschen eingespannt. Wir waren zeitlich tatsächlich sehr eingespannt, liebe Zuhörer. Bitte dazu entschuldigen. Ich hatte so krankheitstechnisch ein bisschen viele Termine, Krankenhaus hier und da, weil für die, die es nicht wissen und wir nicht folgen, und jetzt vom Rainer zum Beispiel kommen, bei mir ist beim Hausarzt ein Tumor an der Gaumenspalte im Rachenraum erkannt worden. Und deswegen musste ich dann nochmal ins Krankenhaus und du fragtest mich jetzt eben gerade offline, wie da der Verlauf ist. Genau. Ich habe gedacht, dass das jetzt so, wie heißt das, ohne Narkose, also ohne Vollnarkose, wie heißt das? Wie heißt denn das? Örtliche Betäubung? Keine Ahnung. Das ist ein Fachbegriff dafür, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. genau. Nee, es war nochmal eine Diagnostik, da war dann der normale Arzt da und dann kam der Oberarzt dazu und das muss tatsächlich rausoperiert werden unter Vollnarkose, das heißt, es muss mindestens 2 Tage ins Krankenhaus. Und da warte ich jetzt auf einen Termin tatsächlich, ja, musste meine Daten da hinterlegen und dann ruft mich da die Dispo an. Die Dispo ruft mich dann an und sagt, dann und dann kommen sie wieder ins Krankenhaus und dann wird das da rausgeschnitten und dann noch dahinter ein bisschen Gewebe auch noch rausgeschnitten, um zu überprüfen, ob das gestreut hat, ob gut oder bösartig ist. Und naja, warten wir mal ab, was da kommt, ne? Ja, da bin ich ja gespannt. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und viel Glück. Ja, ich danke dir. Das wird schon gehen. Schon. Also es ist schon krass, wenn du so eine Diagnose bekommst. Ja. So, du gehst ja zum Arzt. Ich bin da hingegangen wegen, weil ich war einfach fertig mit der Bereifung. Und Erkältung von Covid Anfang August immer noch und dann kommt dann sowas dabei raus. Das ist wie wenn du mit deinem Auto in die Werkstatt fährst, da ist auch immer irgendwas noch kaputt. Ja. Du bist so. Du bist einfach auf, sagen wir es doch so, wie es ist. Ja. Nee. Ja, genau, deswegen konnten wir nicht aufnehmen. Da hatte Rainer keine Zeit oder ich hatte keine Zeit und. Ja, dann war ich eine Woche auf dem Campingplatz. Ja, genau, erzähl, wie war das denn? Oh, das war kühl. Ich war ja mit meinen Mods da, ne? Also wir waren nachher insgesamt irgendwie 10 Leute da auf dem Campingplatz. Wir haben gezeltet und wenn dann Leben am Limit, ne? So, und das Wetter war zwar so 2-3 Tage wirklich gut, also es war warm und aber die restlichen Tage hat es halt nur geregnet, ne? Und einer kommt von da oben. Wir waren in Jade, so direkt am Jadebusen und so am Deich. Ja. Und einer von meinen Mods kommt von da oben, dem ist das Wetter komplett egal. Ne? Der saß im Regen draußen und hat gegrillt für uns. Ne? Das war's. Der zieht durch. Ja, und alle so, willst du nicht mal hier reinkommen? Das Wetter und so. Und er guckt so völlig entsetzt. Wieso, was ist denn mit dem Wetter? Ich bin Junge. Ja. Nee, so Zelten ist absolut nicht meins. Allein wenn ich an Zelten denke, dann ist immer alles so klamm. So, kennst du klamm? Ja, na klar, das ist natürlich. Geiles Wort, klamm. Immer wenn ich abends Richtung Bett marschiert bin, was ich mir da so aufgebaut habe, da war das auch alles klamm. Aber ich hatte eine Zeltheizung. Und die Zeltheizung, die machst du dann so 10 Minuten, Viertelstunde an und dann ist es. Es gibt eine Zeltheizung? Ja, es gibt Zeltheizung, ja. Wie so ein Heizlüfter oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, so ähnlich, genau. Das ist ein Aufsatz für so einen Gaskocher, den haust du da oben rauf und dann machst du die Flamme an, das Ding erhitzt sich und dann wird das Zelt warm. Mit dem Gaskocher. Ja, da musst du, nicht. Du brauchst ein belüftetes Zelt, ne? Ansonsten ist es schlecht. Ja, wollte ich sagen. Oh, krass. Okay. Aber, okay, ja. Nee, geil. Ich dachte, du wärst mit deiner Familie im engsten Kreis da. Aber wenn du mit den Mods da warst, okay, cool. Ja, waren also die Mods und, Wochenende. Ich bin dann noch ein bisschen länger geblieben und, das war richtig gut. Krass. Okay. Was ich noch fragen wollte, also als Thema hätte ich heute, weil es ist jetzt schon so lange her und ich habe gerade überlegt, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Du warst nämlich auf der IAA, ich nicht. Ich habe abgesagt kurzfristig. Ja. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie du es gefunden hast. Also die IAA, die war erdrückend, war die, ne? Also viel Neues, aber genauso viel Altes am Start. Deswegen war ich ein bisschen überfordert, als ich da war. Wir waren noch nicht lange da, so 6 Stunden, glaube ich. 5-6 Stunden waren wir da. Wir haben, also der Schwerpunkt auf der IAA lag irgendwie auf Wasserstoff, hatte ich das Gefühl. Also jedes zweite Auto, was du da gesehen hast, egal ob jetzt LKW oder Bus, das war Wasserstoff oder elektrisch, ne? Also da sieht man, wo die Reise hingeht auf jeden Fall. Ja, definitiv. Aber so als auch von außen betrachtet, ich habe im Livestream mir so ein paar, muss mein Handy mal ausmachen hier, im Livestream so ein paar Videos mir so angeguckt. Vom Zusehen her fand ich es total langweilig. Ja, also es ging, ne? Also ich hätte mir mehr erhofft, dass die Aussteller ein bisschen mehr aus dem Knick kommen. Weißt du, was ich meine? Das ist doch das, was ich dir am Anfang, bevor du da warst, gesagt habe. Ja, genau, richtig. Ach, die waren sehr verhalten, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ne? Siehst du? Genau. Und die haben manchmal eine Kamera gesehen, dann einer hat einen Hechtsprung gemacht, weil er die Kamera gesehen hat. Ich denke, oh wow, einer von den Ausstellern, der eigentlich dafür da ist, um das Ganze zu repräsentieren. Und ich war, wie gesagt, mit einem Moderator da und der hat ein bisschen die Kamera gemacht und all sowas. Der ist wirklich, wir sind mit der Kamera hin zu dem Stand. Er sieht das und wirklich instant aus dem Bild gesprungen. Ich schwöre, das war, ich denke, was hat er denn? Was? Ich verstehe das also auch nicht, warum das bei uns so, das ist ja das, was ich dir gesagt habe und wie ich die IAA immer empfunden habe und es ist irgendwie auch cool zu hören, dass ich jetzt nicht großartig was verpasst habe, weil es genauso trocken und so steif und so überhaupt nicht, ja, also alle zwei Jahre happy-mäßig, bla bla, sondern das ist einfach so, weiß ich nicht, ich kann damit nichts anfangen. Sie sind einfach so, oh, sie gehen nicht so den modernen Weg. Ja, die gehen gar nicht. Also die gehen nicht mal auf dich zu. Also die einzigen, da muss ich mal eine Ausnahme erzählen, sind die Jungs von Schmitz. Die Jungs und Mädels von Schmitz Cargo Bull. Ne? Ach also, ja, das hätte ich ja gar nicht erwartet. Das, ja, ne? Ich auch nicht. Aber wir sind da mit der Kamera langgelaufen und die kamen wirklich auf uns zu. Die kamen ins Bild gesprungen. Die kamen ins Bild gesprungen. Also so wie man sich das eigentlich von jedem Aussteller gewünscht hätte. Weißt du, wie ich das meine? Ja. So von wegen, ja, ey komm, auch wenn du nicht so viel Reichweite hast, aber wir zeigen jetzt mal deinen Leuten, was jetzt hier so neu auf dem Markt ist und so. Ja, aber so muss es doch auch sein. Aber so war es nicht. Ne? Das, also, wie gesagt, außer von Schmitz und Iveco, glaube ich sogar noch. Iveco auch. Die waren auch sehr redebedürftig. Und ja, aber die anderen alle wirklich, also ja, war nicht schön, war nicht schön. Dann gab es so gute neue Krantechniken, habe ich gesehen. Meinst du, das hat dir mal einer erklärt? Nö. Ne? Ach so? Die haben sich so hingestellt, als wenn die sagen würden, ja, guck doch und tschüss. So ungefähr, weißt du? So. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die unfreundlich rüberkamen, aber ich würde so weit gehen zu sagen, dass sie gelangweilt rüberkamen. Ne? So. Ja, da, genau. Das Gefühl habe ich bei denen auch immer so gehabt. So, dass es ein Muss ist, dass sie da stehen müssen, so. Genau. Und dann das lästige Fußvolk da kommt und die 550. selbe Frage stellen. Mhm. Aber das ist halt mal euer Job bei so einer Messeausstellung. Ja, richtig. Und gerade wenn du als Person des öffentlichen Lebens da mit einer Kamera kommst, und ich habe das damals da als ich da mein Vlog gemacht habe damals, habe ich zweimal damals gesagt, genial, da habe ich es ähnlich empfunden, so, dass man die, also bei mir war das mal so, ich erinnere mich an diesen Vlog jetzt nur noch ganz wenig, ich muss das Video mir nochmal angucken von damals. da war so ein Bus-Simulator und ich habe dann gesagt, ja, darf ich das filmen und so, und dann musste der erstmal den fragen und der musste den fragen und dann irgendwann hieß es dann, ja, aber bitte, dass da keiner im Hintergrund zu sehen ist und hin und her. Ich sag, wie soll ich denn das machen? Ja. Wir laufen dann dauernd Leute hin. Es ist ein öffentlicher Raum, da ist doch okay. Also. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Es gab Stände, da war das tatsächlich strikt verboten. So, ne? Also, ja, da musste die Kamera weg. Ich habe die dann immer auf mich gerichtet, zack, und dann weiter. Ne? Aber es hat sich halt einfach nicht mal gelohnt, wirklich ein Video darüber zu machen, weil halt kaum jemand bereit war, ein bisschen mit der Sprache rauszurücken. Also vor der Kamera zumindest. Du weißt gar nicht, was das für mich bedeutet, dass du das gerade gesagt hast. Weißt du, weil ich ja wirklich überlegt habe, einen Vlog da zu machen und ich mich erinnert habe, wie die damals waren. Da habe ich mir überlegt, wo ich abgesagt habe, vielleicht fährst du doch mal kurz, um wenigstens dir kurz Hallo zu sagen, weil ich ja auch keinen Bock extra nach Hannover zu ballern. Dann habe ich so dann abends im Bett gelegen und gedacht, Mensch, ist jetzt gerade der große Event, andere Influencer machen dann da und gibt natürlich auch Aufrufe oder auch nicht. Ja. Wäre vielleicht cool ein Vlog. Und dann habe ich mich erinnert, genau das, was du gerade gesagt hast, so, dass die da wirklich dich als Störenfried so mäßig empfinden. Ja, ja. So hat man auf jeden Fall den Eindruck, ne? Das, genau. Ich fand's und das schade. Geht aufs Gemüt. Und ja. Das macht das Drehen so an. Weißt du, andere ich gebe, ich nehme als Beispiel ihr Auto, ey, die kloppen sich um die Auto-Influencer. Ja. Dass sie da auf jeden Fall filmen und im LKW-Bereich ist es ganz, ganz schlimm. Ja. Ich verstehe aber nicht, warum. Ich habe den Grund noch nicht verstanden. Weil die es nicht gecheckt haben, was wir machen, was das für eine Reichweite ist. Ja. Was das für eine kostenlose Werbung ist. Das checken die einfach nicht. Ja, ich finde, das ist merkwürdig. Ja, komplett. Und ich hab da bei Scania gesehen, die haben da so, da war der Freddy Munz oder wie er heißt, von Diesel TV. Mhm. Die Christina Scheib war da als Gäste. Und dann waren so ein paar Zuschauer so ein bisschen so Backstage in so einem Glaskasten, so sah das aus. Ja. Und du hast halt wirklich, der Streamer wirklich mit mir einig, du hast gesehen, sie haben ausgesucht, wer da sitzen darf, dass auf gar keinen Fall eine kritische Frage kommt. Mhm. Und das erklärt sich dann auch, warum ich nicht da sein sollte. Jetzt verstehe ich das auch. Und auch zu Recht, weil ich da nicht so nach dem Mund rede. Ja. Und was ich immer schade finde, ist, dass die, gerade die haben ja auch so Podiumsdiskussionen. Und das hast du zum Beispiel bei der Gamescom, du warst da, du hast das auf der IA automäßig, dass da einer von uns mal sitzt und mal, dass da so ein Talk stattfindet mit Zuschauer, bla bla. Das ist nicht möglich, so einen lockeren Talk, sondern da ist es immer nur so, da geht's nach Zahlen prozentual, so richtig theoretisch und so, so vollkommen langweilig. Ja. Wobei man dazu sagen muss, dass das Besuchervolk echt komplett von jung bis alt also komplett gemischt ist. Ja, das stimmt. Und ich verstehe nicht, warum sie fürs Publikum, für die Leute, die da hinkommen, nicht da ein bisschen Action machen. Das verstehe ich einfach. Was ich auch nicht verstanden habe, aber das hat jetzt eigentlich nicht viel zu bedeuten. Das kannst du wahrscheinlich besser beantworten als ich. Ich war jetzt nur auch auf so einigen Events, seitdem ich streame. Und bis jetzt so gut wie auf jedem, eigentlich jedes Event, bis auf die IAA, hatte so eine Ecke, ich sag jetzt mal, für Influencer. Weißt du? So, da konntest du dich dann hin, da konntest du dann Leute interviewen, da war ein bisschen Ruhe, da war, also es gab halt extra Bereiche für solche Leute wie uns. Ja. So. Ja. Das ist auf der IAA nicht gewesen. Oder ich hab's nicht gesehen. Das kann natürlich auch sein. Dann hast du's nicht. Also ich habe diesen Presseausweis ja bekommen. Ja, genau. Und auf den Instructions, die ich dazu bekommen habe, gab es ein Media Center. Ja. Es muss ein Media Center gegeben haben. Also ich hab's nicht gesehen. Genau, also, das war wie bei der, was war denn das für eine Messe, die letztes Jahr war unten im Süden, da war ich aber nur rübergelaufen. Mhm. Und, was war denn das nochmal für eine? Da waren, ach ich weiß, komme jetzt gerade nicht drauf. Da gab es auch so ein Media Center. Da ist dann zum Beispiel Lademöglichkeiten, WLAN-Spot, Informationsbroschüren von den Ausstellern und wer wo was hat. Also es muss da sein. Also auf jeden Fall gab es dieses Media Center, wo noch nicht öffentlich war, also für die Journalisten. Okay. Gut, dann habe ich es nicht gesehen, dann nehme ich meine Aussage zurück. Es kann ja sein, dass sie es abgebaut haben, wo es dann öffentlich wurde. Also wo dann jeder drauf, also für die Besucher offenbar. Ach so, okay. Ja, ich war ja an einem Besuchertag da, ne? Genau. Du warst am offiziellen Besuchertag da, ja. Ich hätte jetzt zum Beispiel am Pressetag da sein können, dann. Aber ich hatte keinen Bock, und das muss ich jetzt einfach mal so sagen, ich hätte dann stundenlang da Arbeit reingestellt, ich hätte mir einen Kameramann gemietet, der auch viel Geld nimmt, ist ja klar. Mhm. Und es gab nichts Großartiges, was man noch nicht so, was man schon irgendwo gesehen hat. Das heißt, es hätte sich, und das muss man mal so runterbrechen, es hätte sich nicht gegengerechnet. Also ich hätte nicht mal die Einnahmen des, die Einnahmen des, aus dem Video, die Videoeinnahmen hätten nicht mal den Kameramann bezahlt. Ja, ja. Und dann brauche ich da nicht hin. Das muss man ganz klar so sagen, weil ich kann ja nicht immer Minus machen. Nee. Muss ja auch was verdienen, im günstigsten Fall. Das ist ja das, was ich sage, ne? Das war schon erdrückend, viel, was da stand, aber es war halt nicht viel Neues, ne? Was mir allerdings aufgefallen ist, dass die Türken wohl so richtig auf den Markt preschen, ne? Egal, ob das mit LKWs oder mit Bussen sind, ne? Also, die hatten ja fast eine ganze Halle. Da war ich denke, oha, was ist. Ich kannte die gar nicht. Also, die hatte ich wirklich null auf dem Zettel. Und ich denke, guck dir das doch mal an. Das sieht auf den ersten Blick sieht das gar nicht mal so schlecht aus, was die da so fabrizieren, ne? Ja. Alles auch mit hochmodern, mit Mirrorcams, die waren allerdings sehr schlecht. Wir waren in einem Bus gesessen, haben uns die Mirrorcams angeguckt, das war am Flackern und am Flackern. Ich denke, oha, da müssen sie aber noch ein bisschen was machen. So, da bist du ja wahnsinnig. Das werden die auch. Und ich sag dir auch so, wie es ist. Ich habe ja mal mit einer polnischen Firma gedreht. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hattest. Ja, ich glaube schon, ja. Da hatten sie ja auch die Ivana eingeladen, also die größte polnische YouTuberin. Meine Wenigkeit und den Adrian, ist auch ein Pole. Ja. Ich war Team Deutschland. Und die machen's komplett richtig. Also die, jetzt nicht, weil sie mich eingeladen haben, sondern weil die halt viel mit Influencern arbeiten, weil die ganz genau wissen, was die an Reichweite generieren, das könnten wir in einem Printmedienblatt, also in einer Zeitung, könnten wir das nicht bezahlen. Mhm. Und die Deutschen sind da immer noch so verhaltener und wenn, also ich bin jetzt auch bei MRN in München eingeladen und so ganz Kram, weiß aber gar nicht, ob ich hinfahre. Ich habe im Moment da echt, also ich will das mal so sagen, wenn ich so ein Video mache und bin dann da, dann möchte ich auch selbst überrascht sein von dem, was ich da sehe und ich möchte das dann so transportieren in dem Video und sagen, ey, guck mal, wie geil ist das und egal, welche Marke das ist, es geht ja um das Produkt, aber es gibt einfach nichts, wo ich sagen könnte, ey, Revolution, also das ist eine Innovation, Entschuldigung, nicht Revolution, eine Innovation, technologisch gesehen, voll krass. Es ist einfach im Moment nichts da, meiner Meinung nach. Nee. Und dann habe ich vor der Kamera auch nicht so, also das war wie, als ich den, als ich immer, das war so ein Ding, das musst du dir mal erzählen, von MAN, da haben sie auch reingefailt. Ich war eingeladen, da waren wir in Berlin, da haben wir das mit den in der Sandgrube da und sowas gedreht. Mhm. Und wir waren dann fertig mit dem ganzen Kram und ich musste mir überlegen, ja, was kannst du da Spannendes jetzt draus nehmen? Einige Sachen durfte ich nicht zeigen, wo sich da jemand festgefahren hat. Das wollte er immerhin jetzt nicht so, dass der Versteh da gezeigt wird. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ist mir auch egal. So. Und ich wollte gerade, und jetzt ist der Witz, und das musst du dir mal vorstellen. Und ich will gerade in mein Auto einsteigen und wegfahren und verabschiede mich. Und dann sagt eine Person, möchte ich jetzt nicht namentlich nennen, von MAN öffentlich und sagt, ach Kai, übrigens, heute ist es offiziell, MAN verbaut jetzt auch Mirrorcams. Oh, okay. Und davor wusste noch kein Mensch was darüber. Und ich war auch komplett überrascht, so, weil ich mit dieser Information überhaupt nicht gerechnet habe, weil MAN gar nichts darüber gesagt hat. Mhm. Und ich gucke die an und sag, das sagst du mir erst jetzt? So, ich meine, durften wir vorher nicht drüber sprechen. Ich sag, ja, aber dann lass mich doch eine Klausel, einen Vertrag unterschreiben, wie wir es sonst auch immer machen, dass ich darüber nicht reden darf. Aber gebt mir doch schon mal Informationsmaterial, dann kann ich das doch vorher schon mit einbauen. Ich sage, jetzt ist schon alles zusammengepackt, jetzt fängt es hier an zu regnen, jetzt ist vorbei. Mhm. Und ich habe diese Informationen und das Einzige, was ich machen kann, ich kann es jetzt bei Facebook posten oder sonst irgendwo, aber ich möchte ja das im Video zeigen. Ich sage, das kommt, diese Information kommt hier, wo ich fahre, wo ich wegfahre. Toll. Ich mir denke, ja, ich meine, die können doch, so war es ja auch bei Scania zum Beispiel, bei einigen Sachen, zum Beispiel mit, als der 770 PS Scania rauskam, das wusste ich ja schon ein halbes Jahr vorher. Mhm. Ne, das wusste ich ja schon zu dem Zeitpunkt, da wusste ich ja schon, dass Andrea Schubert zu Lebzeiten, er hatte sich ja einen bestellt und ich sollte ja die Schlüsselübergabe machen. Und da wusste ich ja schon ein halbes Jahr vorher, dass es einen 770 PS Scania gibt und dass Andrea Schubert sich den neuen mit 770 PS gekauft hatte. Mhm. Und da habe ich aber auch vertraglich unterschreiben müssen, dass ich darüber offiziell nicht reden darf. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, habe ich ja auch nicht. Ja. Aber so hätten sie es ja auch handhaben können. Anstattdessen sagen sie, bevor ich abreise, ja, wir haben jetzt übrigens auch die Mirrorcams. Super. Und nicht mal so, nicht mal, du kriegst ja bei sowas, das hast du ja noch nicht gemacht, da ist ja vorher immer so ein Meeting. Ja. Und dann kriegst du meistens Informationsbroschüren und einen USB-Stick, wo alles dann digital nochmal drauf ist. Bilder, Informationen und bla bla bla, das kriegen dann alle Journalisten. Mhm. Das hätte man mir ja schon mal geben können. Hier unterschreib, vorher ab dann und dann erst drüber reden oder veröffentlichen. Haben sie auch nicht gemacht. Haben sie auch wieder. Ich weiß nicht. Jo. Also ich finde das immer so, also für mich ist das immer so nervig, dass man da keine Zuarbeit irgendwie richtig bekommt, sondern nur so, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es nervt mich einfach. Ich kann mir das gut vorstellen. Also erlebt habe ich es noch nicht, weil das habe ich noch nicht gemacht. Ich bin ja ein Baby in dem Bereich, so, aber ja, es hört sich schon mal sehr vielversprechend an für mich, so gar nicht. Es ist wirklich immer sehr anstrengend. Ich hatte damals hier Sascha, der YouTube-Kanal heißt Der Möbelkutscher. Ah, kenne ich. Den habe ich damals, der ist ein sehr, sehr großer DAF-Fan, war der früher schon und ich hatte die Einladung von DAF damals nach Malaga. Mhm. Und habe dann bei DAF Bescheid gesagt, hier, ich sage, habt ihr nicht noch einen Platz frei, ist ein kleinerer YouTuber, habt ihr vielleicht nicht auf dem Schirm, aber der ist ein mega DAF-Fan und der muss da auf jeden Fall hin. Und dann habe ich dafür gesorgt, quasi, dass der auch eingeladen wurde. Und dann haben wir im Vorfeld drüber gesprochen. Er so, ey, danke, dass du mir das ermöglicht. Und ich sage, ist gar kein Problem. Ich sage, aber stell dir das nicht urlaubmäßig vor. Nee. Das ist Stress pur. Und so ist es ja dann auch gewesen. Er sagte, ich war völlig im Arsch nach dem Tag. Das habe ich auch gesagt. Weil du wirklich von morgens bis abends drehst und hier Informationen da, alles prasselt auf dich ein und dann Rückflug, selbe Tag. Boah, bist du fertig dann. Ja, klar. Das ist aber klar. Weißt du, was ich jetzt, ich will mal einen kurzen Brückenschlag machen. Ich will da ein Video drüber machen und ich werde da auf meiner Facebook-Seite nochmal einen Post machen für und hoffe, es machen zahlreiche Leute mit. Und zwar geht es um das Thema Gehalt. Wieder einmal. Lass da nicht locker, wie so ein Pitbull, da beiß ich mich fest. Ich habe auf TikTok tatsächlich einen Kanal gefunden, der heißt Jobs Deutschland. Und auf diesem Kanal wird immer eine Lohnabrechnung gezeigt. Brutto und dann runter Abzüge, also nicht von wem und welche Firma, sondern nur die Zahlen. Und dann unten was netto rauskommt. Und ich war erschrocken, dass einfach mal, fucking nochmal, jeder Beruf einfach mehr verdient als ein LKW-Fahrer. Ja, ja, das war mir vorher schon bewusst. Nein, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, ja. Das, aber also, so krass. Ich habe ja eine relativ große Familie und jeder macht hier was anderes bei uns. So, ne? Und ich bin der Geringverdiener, sage ich dir so, wie es ist. Das ja, ist, wir sind das, Geringverdiener. Wir sind Geringverdiener. Ja, ja. Traurig. Es ist natürlich, muss man immer gucken. Also ich will deswegen Aufruf machen, dass mir Leute, sie können dann alles abkleben und hin und her. Oder ich sichere denen ja auch zu, dass ich da keine Privatdaten und keine Firmendaten und das bleibt alles unter, ne? Und danach wird das alles gelöscht. Mhm. Aber ich möchte in meinem Video einfach mal Beispiele von Gehaltsabrechnung von LKW-Fahrern zeigen. Um das Ganze nochmal ein bisschen zu verdeutlichen. Mhm. Und da werde ich den nächsten Post machen, weil ich will das wahrscheinlich Mittwoch dann drehen. Kommt natürlich immer drauf an, in welchem Bundesland lebst du, welche Steuerklasse, und das wird da auch gesagt in den Videos, da steht dann Steuerklasse 1 oder 4, 35-Stunden-Woche, 38-Stunden-Woche, bla bla bla. Da kommt es natürlich darauf an, welchen Arbeitgeber haben die, ne, und zahlen die Tarifvertrag und hin und her. Mhm. Aber das sind, glaube ich, alles also Gehälter laut Tarifverträgen. Rainer, selbst ein Taxifahrer, und ich möchte das nicht Taxifahrer diffamieren, aber ein Taxifahrer in Hamburg verdient einfach mal mehr als ein LKW-Fahrer im Fernverkehr. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Eine Küchenhilfe, Abwäscher, verdient mehr. Ja. Das ist unfassbar. Das ist ja das, was ich immer sage. Ich sage, ey, wenn jetzt ein jüngerer Bengel zu mir in den Chat kommt und sagt, ey, ich möchte gerne Ausbildung machen und ich würde gerne den BKF machen. Und da habe ich gesagt, ey, weißt du was, dann brauchst du auch gar nichts lernen und gehst bei Lidl auf dem Lager aushelfen, verdienst du mehr und bist jeden Tag zu Hause. Ja, so ähnlich hat es mir einer gesagt. Der muss aus deinem Stream auch sein, oder jedenfalls ist der bei uns beiden anscheinend. Oder ist von dir zu mir rübergekommen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte der mich gefragt, hier, kannst du den Beruf LKW-Fahrer empfehlen? Da habe ich ihm klipp und klar gesagt, nein. Richtig, das sage ich auch immer, nein. Genau, und das sagte er auch, das hat mir Rainer auch gesagt. Ich sage, dann glaub uns doch. Dann glaub uns doch. Ja, das Fahren an sich macht ja Spaß. Da brauchen wir nicht lange diskutieren. Aber es ist ein geiler Job. Aber das alles drumherum und das ist alles so schlecht geworden. Und das ist halt, ist nicht schön. Es ist nicht schön. Es passt so gut wie nichts mehr. Nee, überhaupt nicht. Ja, und das muss man auch ehrlich so einfach mal sagen. Und natürlich fühlen sich dann jetzt andere LKW-Fahrer, du machst unseren Job schlecht hin und her. Nein, aber man muss doch mal ehrlich mal auf die Probleme hinweisen. Und es wird ja überall, ich habe ja versucht bei Stern.TV, da gibt es so ein Online-Formular, wo du dein Thema einreichen kannst, um Gast in der Show zu sein. Habe ich dort das ausgefüllt und habe gesagt, ich möchte gerne mal über die moderne Sklaverei in Deutschland bezüglich Fahrpersonal, ich möchte darüber mal sprechen, ich möchte einfach mal bei Insights einfach mal öffentlich sagen, das glaubt kein Mensch und hin und her. Daraufhin haben die mir geantwortet und haben gesagt, ja, leider ist das Thema eins, was so gut wie keinen interessiert, deswegen können wir dich leider nicht einladen. Ja, so böse wie das klingt, aber die haben recht, ne? Das ist, weil das Thema kein öffentliches Interesse hat, werden die auch weitere Jahrzehnte auf uns scheißen. Das ist halt einfach so, ne? Ja, und das ist einfach so krass. Ja. Aber es ist einfach... Ich verstehe es nicht, warum ein Busfahrer in ich weiß nicht welches Dings verdient auch ein Vielfaches mehr als ein LKW-Fahrer, ja. Weil die kriegen ja auch alle dann Tariflohn. Wenn wir wenigstens Tariflohn alle bekommen würden, Dann wäre das größte Übel ja schon beiseite, aber es ist ja nun mal nicht so. Nee, auf gar keinen Fall. Und damit kreide ich auch nicht die Spediteure an, weil wenn die Spediteure alle flächendeckend gezwungen werden würden, Tariflohn zahlen zu müssen, dann würde auch der Frachtpreis flächendeckend von allen Spediteuren angehoben werden. Ja. Ja, dann können die Spediteure dann halt auch mehr bezahlen. Aber das ist halt, die sind ja auch die Hände gebunden. Es ist einfach wieder ein Versagen der Politik. Ja, klar. Ich finde, es macht mich so wütend. Ja, ich hab mir alte Gehaltsabrechnungen rausgesucht. Und es ist einfach so, dass ich habe mal geguckt, in den ganzen vergangenen 20 Jahren und jetzt rechne ich dagegen die Inflation, dann verdiene ich heute nach 20 Jahren, ein 44-jähriger Berufskraftfahrer mit 20 Jahren Berufserfahrung, also eigentlich die Creme de la Creme, die man haben möchte, verdiene ich mit Inflation runtergerechnet, verdiene ich heutzutage weniger als damals. Richtig, genau. Das ist das, was ich auch gesagt habe. Und viele sehen das gar nicht. Ja, das, was du ja früher verdient hast, verdienst du heute in Euro, also was ich damals in D-Mark verdient habe. Ich sage, ja, hast du mal die Inflation mitberechnet und genau, die ganzen Mehrkosten, die wir haben? Ich sage, in den letzten 20 Jahren, nimm doch einfach mal nur die Spritpreise, ja, und das kannst du durchweg, du kannst auch durch den Supermarkt laufen und da die Preise vergleichen, jetzt ja, bis vor 20 Jahren. Ich sage, da ist die prozentuale Steigerung gar nicht bei uns mit drin im Gehalt, ja. Also, genau, weil es nicht angepasst wird, weil wir keinen Tarifvertrag haben. Genau. Bitte verschont uns mit den Leuten, die jetzt sagen, aber ich habe einen Tarifvertrag und ich verdiene. Ja, du. Oh du, ja. Du ja, bist einer von 10. Ja, das habe ich auch immer. Jedes Mal ist der eine im Chat, der sagt, nö, also ich bin zufrieden mit meinem Gehalt, ich krieg übertariflich. Ich denke, ja, komm, ist gut. Also, das mag sein. Es geht ja darum, es geht mir ja darum, dass viele LKW-Fahrer ich hatte letzte Woche ein Interview von einer europäischen Zeitung, frag mich jetzt nicht mehr, welche das war. Und hatte dann ein telefonisches Interview, also es wird in der Zeitung da erscheinen, europaweit, ich kann es ja nicht mehr sagen, wer es war. Egal. Und da war auch so die Frage, und weil sie war erschrocken, als sie für dieses Thema da als Journalistin aufgemacht hat und hat dann so einige Basic-Informationen schon erfahren. Und da sagte sie, sagen Sie mir, Herr Nussbaum, was ich bis jetzt weiß, das und das und das und das, das kann ja nicht wahr sein, weil das ist ja wirklich, ich sag das jetzt mal so, sagt sie so zu mir, ne? Ich sag das jetzt mal so, das ist ja wirklich Sklaverei. Sage ich, genau das, was Sie gerade sagen, stimmt zu 1000%. Da sagt sie, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das in unserem Land so stattfindet. Ich sage, doch, es ist aber so. Ja. Und da sagt sie, wie kann denn das sein? Ich sage, weil wir, ich glaube, von der Politik her auch, dass es gewollt ist, dass wir auf gar keinen Fall mehr verdienen, weil da muss das Volk mehr ausgeben, die Preise würden sich erhöhen und. Und dann wird man da, das wird alles klein gemacht. Also ich will da jetzt nicht als Querdenker dastehen, aber so langsam glaube ich, ganz ehrlich, der seit 5, 6 Jahren irgendwie da immer mal dafür kämpft, ich glaube tatsächlich, dass das mit Absicht so gewollt ist, dass das auch so bleiben soll. Ja, ich glaube, also den Eindruck habe ich auch, ja. Ja. Das hat aber auch nichts mit Aluhut oder Querdenken zu tun. Nein. Aber das ist, glaube ich, die jahrelange Erfahrung, die man halt sammelt. So. Genau. Dann habe ich ihr das auch versucht zu erklären. Und ich hab auch gesagt, ich sage, das Thema Großzentrallager. Ob es nun Aldi, Lidl, Rewe, Penny, Kaufland und wie sie alle heißen. Edeka. Ich sage, dass da der LKW-Fahrer die Arbeit des Lagerpersonals machen muss. Ich sage, das ist eine bodenlose Frechheit. Ja? Und ich sage Ihnen noch was, es weiß jeder. Es weiß, der Zoll weiß das, die BAG weiß das, die Polizei weiß das, der Betriebsrat der Großzentrallager weiß das, der Spediteur weiß das, alle wissen das. Richtig. Aber es wird trotzdem stillschweigend so geduldet. Es ist einfach so, der muss es so machen. Ja, richtig. Ansonsten wird ja sogar noch mit Hausverbot gedroht und so. Ja. Dann habe ich ihr erklärt, warum denn, weil sie sagte, ja, aber warum machen denn, ich habe das mal irgendwo im Bericht gesehen, sagt sie, warum machen denn die meisten LKW-Fahrer dann auf Pause, wenn die dann da arbeiten? Da sage ich ihr, das kann ich Ihnen sagen, weil er dann effektiv fast eine Stunde länger arbeitet nach hinten raus. Ja. Und dann sagt, wie? Also, man soll es nicht machen, sage ich, aber ich habe es damals auch gemacht. Ich sage, der einfache Grund ist, wenn ich jetzt diese Dreiviertelstunde da ablade, dann habe ich auf Pause gestellt, dann habe ich meine Pause drin gehabt, dann kann ich wieder 4,5 Stunden fahren zum nächsten Kunden, laden, noch ein bisschen Richtung nächste Kunde und dann Feierabend machen. Mache ich das nicht, bin ich mit dem Entladen fertig, dann fahre ich 10 Meter und dann muss ich wieder 45 Minuten da rumstehen. Richtig, genau. Und ich bin aber nicht müde, weil ich gerade abgeladen habe, ich habe mich körperlich bewegt. So, aber diese 45 Minuten, die ich dann sinnlos rumstehe, weil ich meine Pause dann reinbekommen möchte, die fehlt mir nachher hintenrum, weil ich muss ja noch zu dem Kunden fahren, ich muss ja noch vorladen und ich muss ja noch so weit wie möglich zum Endkunden fahren und dann Pause zu machen. Und dann wird es auch immer später und dann kriege ich noch weniger eine Chance auf einem Parkplatz. Ja. Und die war fassungslos. Und ich sage, es geht jedem, wenn wir Lkw-Fahrer irgendwo im Familienkreis, irgendwo, wo keiner was mit der Branche zu tun hat. Und wir erzählen einfach mal, wie es wirklich draußen da abläuft. Was mit uns hier gemacht wird. Dann schütteln alle mit dem Kopf, weil die das fassungslos macht, weil das in allen Berufen, in den meisten Berufen überall unvorstellbar ist. Ja, richtig, genau. Und ich weiß da auch langsam echt nicht mehr weiter. Nee. Da muss man sich nicht wundern, dass es keine neuen Fahrer gibt, dass wir kaum noch Zulauf haben und sowas. Ja, warum sollte man das machen? Ja, genau. Also das ist, ich glaube, die noch Berufskraftfahrer lernen wollen oder das jetzt auch gerade tun, die müssen schon sehr, sehr überzeugt sein von dem, was sie da tun oder komplett nicht informiert. Also genau. Ja. Es ist zum Beispiel auch, wenn ich da bei den Mädels von den Trucker Babes so sehe, wenn die da ihren Job da repräsentieren und so, die meisten von denen fahren gerade mal 3-4 Jahre. Ja, genau. Rainer, und wo ich damals 3-4 Jahre gefahren bin, war ich voller Feuer und Flamme und ich habe auch 15, 16, 17 Stunden gearbeitet und es hat mir nichts ausgemacht, weil ich diesen Beruf so liebe. Das war bei mir genauso. Genau, aber jetzt 20 Jahre später erinnere ich mich an einen älteren, der dürfte jetzt nicht mehr leben, weil der war damals schon sehr, sehr alt. Aber meinetwegen kann er noch leben, kann so alt werden wie Jopi Hestas oder was weiß ich. Da stand ich in Duisburg, musste damals zu Danzas, da habe ich noch Wechselbrücke gefahren, Gliederzug, und habe auf so einen Schotterparkplatz, da war so ein Imbiss. Und der hatte neben mir eingeparkt und ich weiß das deswegen noch, weil ich da einer der ersten Male war, wo ich so perfekt rückwärts in eine Parklücke mit, also zwischen den anderen LKWs mit dem Gliederzug, das war mein erstes Jahr und ich konnte damals nicht so gut rückwärts fahren und rangieren, gebe ich ehrlich zu. Und ich war so stolz die Bolle, dass ich da eingeparkt habe, als wenn ich das schon 20 Jahre mache. Es hat einfach funktioniert, weißt du, diese Tage, wo es einfach so funktioniert. Richtig, denkst, jetzt so, ich war damals, das war mein erstes Jahr so. Und daran hat sich das festgemacht. Und dann hat er neben mir, stand der neben mir, der ist auch gerade ausgestiegen und wir sind beide Richtung Kiosk und dann sagte er, na, auch eine Girl, was essen? Ich so, ja. Wo musst du laden? Ich sage, hier bei Danzas. Ah, muss ich auch. Wann hast du Zeitfenster? So und so. Sagt er, komm, ich gebe eine Currywurst aus. Ich so, hä? Okay. Mhm. Und er war damals, ich schätze, 62, 63, so in dem Bereich. Und auf dem Weg zu diesem Imbiss rein, nicht während der Currywurst, sondern auf dem Weg dahin, sagte er zu mir, sag mal, wie lange fährst du jetzt? Ich sage, das ist mein erstes Jahr. Wie alt bist du? Ich sage, so und so. Und da meinte er zu mir, und du fährst Fernverkehr? Ich sag, ja. Sagt, hast du eine Freundin? Ich so, ja. Da sagt er, darf ich dir einen Tipp geben? Ich mach das jetzt schon mein ganzes Leben lang. Such dir einen anderen Job. Ja. Und ich so, hä? Warum? Sagt er, ich habe eine Scheidung hinter mir. Die meisten LKW fahren im Fernverkehr, alle Scheidungen. Man arbeitet zu viel, man kriegt zu wenig Geld. Das lohnt sich hier alles nicht mehr. Und du wirst todunglücklich sein. Es sei denn, du machst also du bist jeden Tag zu Hause. Aber dieses Fernverkehrkram, lass es bleiben. Mhm. Glaub mir, lass es bleiben. Das war vor 20 Jahren und er hatte damals recht. Ja. Ich hatte damals, wie gesagt, mein erstes Jahr. Und da hätte man mir sonst was erzählen können. Ich hätte trotzdem weitergearbeitet, weil ich diesen Beruf so liebe. Aber tatsächlich hat er recht gehabt damals. Ja. Aber ich habe auch so eine ähnlichen Sachen damals gehört im Fernverkehr. Also, und mir war es egal, ne? Und mittlerweile denke ich so, ja, hättest du mal gehört. Hättest du mal gehört. Ja. Ja. Naja. Und da hat sie gesagt, ja, warum machen denn die Journalistin jetzt, warum machen denn diese LKW-Fahrer, warum, da hab ich ja versucht, das zu erklären. Wir haben gar keine Möglichkeit, uns zu wehren. Es geht nicht. Nee. Und außerdem, als LKW-Fahrer bist du gerade in der Woche, bist du so in deiner Bubble drinne. Also du telefonierst mit Arbeitskollegen, also jetzt nicht du streamst, aber ich sag mal, wenn du jetzt ganz normal jetzt nicht streamen würdest, würdest du ja wahrscheinlich auch mit einer Konferenz mit Arbeitskollegen ein paar Stunden verbringen. Genau. Das war immer so, ja. Genau, und bei mir auch. Und es ist vollkommen normal für uns, dass wir so 13 bis 15 Stunden am Tag arbeiten. Man ist so in seiner Bubble, man hat nur mit den LKW-Fahrern zu tun. Man wartet, bis der andere wieder anfängt zu arbeiten, während man selber noch arbeitet. Mhm, richtig. Die Schichten kreuzen sich ja manchmal hin und her. Und man ist so in seiner Bubble. Aber wenn man mal so nach, wenn man so Freunde dann sich mal ein bisschen auf andere Berufe fokussiert oder Freunde so mal die Arbeitssituation von anderen Freunden, die in der Industrie arbeiten oder sonst wo erklären lässt, dann merkt man erstmal, wie man echt verarscht wird. Ja, na klar. Ja. Das ist so. Das, ich habe auch immer gesagt, so, und das ist auch schwierig, eigentlich einzuhalten. Ich habe immer gesagt, so, ich werde bestimmt nicht ewig fahren, weil gerade im Fernverkehr, ich hatte im Fernverkehr so die Schnauze voll, das glaubst du gar nicht. Das glaubst du nicht. Das ist jetzt noch gar nicht so lange her, 4 Jahre. Also seit 4 Jahren bin ich jetzt erst im Nahverkehr. Weil halt nie irgendwas hingehauen hat. Ne? Und ich habe viel Großraumtransport gefahren, ich weiß nicht, ob ich das mal erwähnt hatte. Ja. Universaltransport, und du bist wirklich die ganze Woche nur um Pudding gekurft, bist trotzdem nicht nach Hause gekommen. Also sprich so Hamburg, Schleswig-Holstein, so den Bereich. Aber wehe, es wurde Donnerstag oder Freitag, dann schicken sie. Ja. Mich. Ja. Oh. Und oh, ich habe das so gehasst nachher. Ne? Ich denke, ey, ich habe da nichts mehr von. Ne? Von wegen, ja, dann, du bist doch Samstagmorgen drin. Ich sage, ja, mein Gehalt bleibt gleich. Ja, ja, genau. So, ja. Ich sage, warum soll ich das tun? Ich sage, mach irgendwas. Ich sage, mach irgendwas, denn, damit ich nach Hause komme. So. Und das gab immer eine Riesendiskussion, immer. Und ja, es, wie gesagt, ich hab nachher wirklich, da war die Luft komplett raus. Und da bin ich meinem Chef auch dankbar. Dass, also der lässt niemanden freiwillig so ohne weiteres gehen. Ne? Das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Und ja, ich habe ihn angesprochen, habe gesagt, so, hör mal zu, so und so sieht das aus. Ich sage, ich habe einfach keinen Bock mehr. Und hast du was im Nahverkehr? Und er gleich so, ja, nächsten Monat kannst du die und die Tour haben. Ich denke, what the fuck, das ging aber schnell. Ja, aber so ging's, ne? Und jetzt geht's einigermaßen im Nahverkehr. Ich habe jetzt keine riesige Tour oder so. Im Moment habe ich keinen Grund, mich zu beschweren, auch was das Gehalt angeht. Ich habe mein Gehalt behalten vom Großraumtransport. In dem Job, den ich jetzt mache, die paar Stunden da hin und her fahren. Ja, das ist aber auch krass, ne? Es gibt Leute, die sind ganze Woche draußen, du verdienst dasselbe, wenn nicht vielleicht sogar mehr, ich auch, ja, für manche andere, die ganze Woche draußen sind, ne? Richtig, genau. Das ist nämlich der Punkt. Und das ist der Punkt, wo ich so ein bisschen wach geworden bin vielleicht. Ich denke, das kann es doch nicht sein. Wieso kriegt denn, ich habe das ja auch mitgekriegt, so von wegen hier, dann fängt ein Neuer bei uns in der Firma an, fährt Nahverkehr und der kriegt gefühlt die Hälfte, ne? So, also da denkst du nur so, ist das gerecht? Das kann es doch nicht sein, der ist die ganze Woche weg und so, ne? Das, also, schwierig, ne? Und das muss sich dringend ändern. Das muss sich halt einfach dringend ändern. Nicht nur bei uns in der Firma. Ich meine, den Spediteuren ist ja auch auf die ein oder andere Weise die Hände gebunden. Weißt du, was ich meine? Ja, das ja, heißt, die Frachtmargen, die sind im Keller. Wie soll der Spediteur XYZ mehr für seine Fahrer ausgeben, wenn er selber nicht mehr verdient? Ja, und, ja klar. Das ist halt ein Teufelskreis. So, ne? Am Ende wird so oder so der Endkunde drunter bluten, so wie in allen Bereichen. Das ist egal. Ja, aber das muss einfach so sein. Ja, das denke ich auch. Bei den Landwirten mit dem Thema mit der Milch. Oh ja, das war auch ein riesiges Thema, ja, das stimmt. Genau. So, und die haben es ja auch irgendwo hinbekommen. Und dann zahlt man halt die faire Milch oder was weiß ich, oder zahlt 50 Cent mehr. Mein Gott, dann ist es so. Ja. Aber es kann doch nicht sein, dass auf den Rücken des Fahrpersonals im Transportgewerbe, und ganz ehrlich, wenn jeder Artikel einfach mal ganz grob kalkuliert 20 Cent mehr kosten würde, das juckt keinen. Nein, natürlich nicht. Ne? Ich habe es auch im Fernverkehr gehasst, wo du es gerade gesagt hast, da habe ich gerade hier so ein Momentum gehabt, wo ich im Fernverkehr war. Und das wissen ja die wenigsten, die denken alle, ich fahre Linie bei Dutrans schon mein ganzes Leben lang. Nein, ich bin, glaube ich, 6 Jahre bei Dutrans und vorher bin ich Fernverkehr gefahren. Bin ich Fanboy, wenn ich sage, ich wusste das? Also, okay. ja, weil ich hatte mal so einen doofen Kommentar, so weißt du, ne? So nach dem Motto, ja, du fährst die Linie und hast da große Fresse und so einen ganzen Kram. Nee, sorry, Alter, ich habe Kühler gefahren, ich habe Plane gefahren, Ewigkeiten im Fernverkehr, also was wollt ihr denn? Ich weiß schon, wovon ich rede. Ja. Und was ich sagen wollte ist, ich kenne das, du fängst Montag ganz normal an oder Sonntagabend oder montags morgens um 2, 3, ganz unchristliche Zeit. Hatte ich da immer, da musste ich nach Stuttgart Achsen da hinbringen und so eine Kacke. Musste ich immer sehr früh los, weil ich musste ja um 6 Uhr da sein. Und von Göttingen nach Stuttgart ist halt ein bisschen mit dem LKW. Ja. Und bis Mittwoch war so alles, hat mich nicht interessiert, wo ich wann hinfahre und wann ich wo dann Feierabend mache, das hat mich gar nicht interessiert. Aber so ab Donnerstag geht's aufs Wochenende zu. Und du weißt ganz genau, Du kennst irgendwann deine Pappenheimer. Ja. Wenn du dann in irgendeine Richtung fahren musst, zu irgendeinem Kunden, weißt du, ich schaffe es Freitagabend nicht mehr nach Hause. Richtig, genau. Und es gab einen Kunden, und da bin ich echt ausgeflippt. Da bin ich dann von Stuttgart wieder zurück und hatte aber da auch schon, musste dann bei Mercedes irgendwas laden, keine Ahnung. Hatte dann aber auch schon ein paar Stunden Lenkzeit weg. Mhm. Und musste dann Richtung Göttingen, und ich habe geografisch gesehen Höhe Kassel, kurz vor Kassel, so Fulda die Ecke, vom Süden kommend, hatte ich meine Lenkzeit fertig und musste dann 9 Stunden, grob 1,5 Stunden vor zu Hause, musste ich dann 9 Stunden Pause machen. Ja. Und das fuckt dich so ab. Richtig. Du hast richtig schlechte Laune dann auch. Ja, weil warum? Also, weil man sitzt da, ich bin fit, ja, nur das Gerät oder die Zeit sagt, ich muss jetzt 9 Stunden Pause machen. Ich will aber keine, ich will nach Hause. Ja, na klar, genau. So. Ich hatte so eine ähnliche Situation, und mein Chef wusste das vorher schon, er hat mir das nicht gesagt. Aus gutem Grund, weil ich gehe nämlich gerne und viel an die Decke, so bei sowas. Ich sollte in Köln laden bei DHL. Auf dem grünen Donnerstag, Karfreitag wäre frei gewesen, samstags darfst du natürlich wieder fahren, so. Aber ich war halt grünen Donnerstag da. Und morgens um 9, ich denke, ey, easy, ne, denn kurz laden, ne, dann bist du vielleicht um 10, 12 fertig, dann ballerst du gemütlich nach Kiel, kommst du easy hin. Ich freue mich also schon auf das lange Wochenende, geh rein ins Lager, ich sag, ich bin's, ich soll für Kiel laden, ne. Da guckt er mich an und sagt, ja, ja, aber du hast erst Abfahrt, 20 Uhr. Ich denke, what the fuck, ich sag, kannst du nicht machen, dann komme ich nicht nach Hause. Ja, sagt er, das ist nicht unser Problem, 20 Uhr. Ja, geil. Ich denke, scheiße. Dann stand ich da, hab eine 9er Pause natürlich automatisch drin gehabt, oder eine 11er Pause, weil ich ja da so oder so bis um 20 Uhr rumschimmeln musste. Ich durfte gütigerweise schon an die Rampe, konnte ich meine Pause an der Rampe machen. Ne? Und ja, und dann war wirklich ab da, wo der mir gesagt hat, 20 Uhr Abfahrt, war für mich das ganze Wochenende gelaufen. Weil ich, wie weit bin ich gekommen? Boah, weiß ich gar nicht mehr. Kurz vor Hamburg, glaube ich, war ich irgendwo. Da durfte ich dann Feierabend machen. Nachts um 12, ab da darfst du ja nicht mehr fahren. Ja. Und den ganzen Freitag dann da rumgeschimmelt, weil Feiertag, Fahrverbot, und samstags dann den Rest nach Hause. Danke fürs lange Wochenende. So, und was hat es mir gebracht finanziell? Da wären wir wieder beim Thema Gehalt. Gar genau. Nichts. Ich habe 2 Tage angehängt für nichts. Ne? Genau. So, genau. Und, das sind die Erfahrungen, das müssen die anderen erstmal machen. So, du kannst denen immer so viel erzählen, und du kennst es ja von uns oder von mir zumindest. Ich habe auf dem Ohr habe ich nicht gehört. Ne, ich denke, ach komm, sabbel nicht, ne? Fahren ist geil. So. Und ja, aber irgendwann reicht es dann halt auch, ne? Ich habe da auch, es gibt natürlich auch eine andere Riege von Fahrern, die dann auch sich ihr Wochenende dann auf dem Autohof oder auf Showtruck-Treffen da sich hinstellen. Das sei denn auch gegönnt, können sie gerne machen. Ich habe da nie Bock drauf gehabt. Nee, ich auch nicht. Weil ich gerne mit meinen sozialen Kontakten, Freunden etc. auch was unternehmen möchte. Und es reicht schon, dass ich, keine Ahnung, 80% meiner Zeit in das LKW-Business da investiere. Also nicht YouTube-mäßig, da war ich noch nichts. Ich meine jetzt als LKW-Fahrer, weil du halt einfach nur im LKW bist und nur arbeitest. Ja, genau. Und ich kann dir eine Situation erzählen, da habe ich mal Stahl geladen. Ich werde das nie vergessen. Also das glaubt mir kein... Und natürlich gibt es jetzt Leute, die sagen, warum hast du das mit dir machen lassen? Bla bla bla. Es war damals einfach so. Ja. Ich sollte in Salzgitter bei so einer Stahlbude laden. Und Salzgitter von Göttingen ist nicht weit entfernt. Also das ist... Was ist das? Eine Stunde? Mhm. Dreiviertel Stunde Salzgitter, Göttingen. Ich sollte noch schnell Stahl fahren laden. Nee, Stahl laden fahren. So. Und ich komme da an, und ich habe das noch nie gemacht, also Etscherdach vorne auf, so bla bla, ich habe nie Stahl geladen und sollte einfach da nur laden, und dann konnte ich nach Hause und konnte ins Wochenende. Mhm. Ey. Und da hast du in dieser Halle, hast du 14, 15 Ladepunkte. Du fährst dann immer so 10 Meter weiter vor, 20 Meter weiter vor, und dann kriegst du einen anderen Stahlträger oben übers Dach reingereicht. Mhm. Genau, kenn ich. Weiter. Mhm. Kennst du, ja? Ja. Mhm. Rainer, ich habe 2 Schichten von diesen Stahlmitarbeitern überlebt, sage ich mal, bis ich fertig war mit Laden. Ja, sauer. Ich habe 16, 17 Stunden in dieser Scheißbude gestanden. Scheiß, die waren da. Und dann war ich natürlich, durfte dann halt nicht mehr diese 3-5 Stunden nach Hause fahren, weil ich ja schon komplett fern aller Zeiten war. Ja. Da kam dann irgendwann dieser eine der Frühschicht hatte, der kam dann irgendwann, ich weiß gar nicht, hat er eine Doppelschicht gemacht, der kam Spätschicht, der sagte, bist du ja immer noch hier? Ich sage, sprech mich nicht mehr an. Ich sage, red mit mir nicht mehr. Mach die Scheiße hier fertig, ich bin so sauer. Und dann musste ich wirklich dann da in Salzgitter 9 Stunden Pause machen. Und dann bin ich dann auf den Samstagmittag war ich dann zu Hause. Und dann habe ich meinen Disponenten dann, war eine kleinere Spedition, der hat auf den Montag dann meine Zeiten dann angeguckt und der hat mich angerufen und sagt, aber was hast du da für Zeiten hingelegt? Du hast ja gegen alles verstoßen, was dies und das hin und her. Ne? Da bin ich ausgeflippt. Und er sagt, ja, warum hast du uns denn nicht Bescheid gesagt? Ich sage, was hätte ich machen sollen? Hinter mir waren LKWs, vor mir waren LKWs, ich war ja mittendrin in diesem Ladeprozess. Ja. Ich kam doch gar nicht mehr weg. Mhm. Ne? Das, also, hinter mir wurden welche beladen, vor mir wurden welche beladen und ich musste immer, ne, immer weiter, bla bla, dann war der Kran kaputt, da musste hier was und jenes was. Und am Ende des Tages, wie du schon sagst, habe ich am Monatsende genau dasselbe Geld, wie als wenn ich nur 35 Stunden gearbeitet hätte. Richtig, genau. Und das ist der Punkt. Ne? Und das hört auch nur irgendwie nicht auf. Und aber ich glaube, es liegt auch wirklich, ich weiß nicht warum, weil vielleicht alle wir in einer Bubble sind und wir es auch anders nicht kennen, aber man muss da auch ein bisschen Selbstkritik an unsere Fahrer und an uns selber, weil ich habe es ja auch mit mir lange machen lassen und hin und her. Mhm. Wir wehren uns ja auch nicht vernünftig. Wir wehren uns ja nicht. Nee, nee. Da wären wir wieder beim Thema Milch. Ne? Kannst du dich daran erinnern, dass da der ein oder andere Milchbauer seine Milch einfach irgendwie in Gulli gekippt hat? Das weiß ich nicht, aber traue ich denen zu. Die Landwirte sind krass. Ja, die Landwirte sind krass. Die lassen sich da nicht die Butter vom Brot holen, wollte ich gerade sagen. So, aber ja. Der hat ja auch gesagt, ey, bevor ich hier gar nichts mehr kriege für meine Milch, ihr bekommt sie auch nicht. So, weg damit. Ja, es ist auch richtig so. Im Prinzip, und das sage ich immer, ist ein LKW-Fahrer, wenn der das Arbeitspensum 13 bis 15 Stunden so im Fernverkehr, Plan Fernverkehr oder Kühlertransporte oder was weiß ich, eigentlich könnte der Donnerstag schon ins Wochenende, weil er dann Feierabend hat, weil er dann seine 40 Stunden durch hat. Ja, richtig, genau. Ist so. Mhm. Aber es passiert ja nicht. Nee, nee. Und ich weiß, ich werde schon wieder das Geschrei hören im nächsten Chat, wenn die den Podcast gehört haben. Ja, aber andere Berufe. Ja, stimmt. Also andere Berufe, will ich auch mal ganz klar sagen, haben genauso Missstände, ja. Aber für die Berufe können wir halt aktuell nicht reden, weil wir LKW-Fahrer sind. Ja. Genau. So. Natürlich hat jeder seine Missstände und hin und her. Aber es fängt ja schon allein bei der Überstundenanrechnung, die einfach nicht stattfindet. Ich sag mal, zu 99% aller Speditionen, ich rede jetzt immer nur von Spediteuren, nicht von so Fuhrpark, so Aldi, Edeka und bla bla, von denen rede ich nicht. Genau. Ich rede von den ganz normalen Speditionen, wo du auch keinen Tarifvertrag hast, sondern den ganz normalen Arbeitsvertrag. Mhm. 99%, die überall dafür fahren, da gibt es kein Überstundenkonto. Nee. Bei 99%. Es gibt also, sag ich jetzt, behaupte ich, dass es bei den meisten so ist, dass wenn du, keine Ahnung, sagen wir mal 50 Stunden die Woche gearbeitet hast, aber du nur 44 Stunden bezahlt bekommst, diese 6 Stunden, die du drüber gearbeitet hast, verfallen einfach, die sind weg. Richtig. Und da fängt es ja schon an. Weil dann würde auch die Dispo anders planen, weil es den Unternehmer dann Geld kosten würde. Mhm. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe ja auch eine eigene Firma, also meine Hundepension. Ich habe ja auch Angestellte, also 3 Festangestellte aktuell. Und ich habe jetzt gestern so eine Zeituhr hier, so eine digitale hier, wo du dann morgens früh, wenn die Mädels und mein Angestellter zur Arbeit kommen, dann halten die einmal ihren Chip da dran und dann wird registriert, wann haben die angefangen, wann hören die wieder auf. Mhm. Und dann haben die alle Stunden Minuten und Stunden wird auf deren Arbeitskonto gut oder ja, wenn sie weniger arbeiten, haben sie halt Minusstunden. Ja. Das ist jetzt auch, lass uns da kurz die Brücke schlagen, deswegen komme ich da nämlich drauf. Ich habe das jetzt schon installiert, weil ist ja vom EuGH, glaube ich, ist ja Deutschland verdonnert worden, dass auch Kleinbetriebe wie meiner zum Beispiel so ein digitale Zeiterfassung sind sie verpflichtet einzuführen. So, jetzt LKW-Fahrer haben wir ja eine Zeiterfassung und zwar nennt sich das die Fahrerkarte. Richtig. Jetzt ist meine Frage an dich. Es müsste doch eigentlich auf jedem Stunden, also auf jeder Abrechnung dann mittlerweile dann draufstehen, demnächst bei jedem Spediteur, die Plus- oder Minusstunden des LKW-Fahrers? Normalerweise schon, ja. Ist bei mir aber nicht der Fall. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Nein. Okay. Natürlich nicht. Natürlich so. Nicht. Ja. Natürlich nicht. Jetzt mache ich auch, der Spedition jetzt keinen Vorwurf, weil es einfach überall so ist. Aber ich mache dieses Spiel nicht mehr mit. Es muss, also ich versuche da nochmal irgendwie da mal Kontakte zu kriegen, weil eigentlich macht sich ja dann jeder Spediteur als Arbeitgeber strafbar. Weil ja. Es ist erfasst und es muss irgendwo ein Überstundenkonto geben. Eigentlich also, ja. Es muss so sein. Aber ich kann dir jetzt schon mal wieder versprechen, dass wir da wieder komplett unterm Radar sind. Ja, na klar, da wird nichts passieren. Da wird gar nichts passieren. Es muss einfach mal jemand klagen. Wobei ich nicht in die Verlegenheit komme, Überstunden zu machen. Ne? Es sei denn, ich habe einen Reifenplatz. Du nicht, ja, du nicht. Ich, also da muss ich nochmal speziell du trans auch. Ich bin jetzt gefahren für Nightstar Express, ist ein super Nachtdienstkurier, ist das zweite Linie, die ich bei Dutrans für Nightstar fahre. Sind mega, alle mega nett, brauchst nicht selber B- und Entladen, alles super. Mhm. Und es ist im Rahmen der Sozialvorschriften, sind die Touren geplant. Das heißt, ich habe das Problem auch nicht. Nee. Ich rede aber von ehemaligen Arbeitgebern. Mhm. Und da war es immer so, dass ich immer über 8 Stunden jeden Tag gearbeitet habe. So. Ja. Aber und jetzt halt die Brücke zu den Leuten, die aktuell bei solchen Spediteuren noch arbeiten. Normalerweise müsste auf den Abrechnungen jetzt die Zeiterfassung irgendwo mit eingetragen werden. Mhm. Nach meinem Verständnis. Und ich möchte da auch nochmal dann demnächst mal ein paar Behörden anschreiben hier auf staatlicher Ebene und die mal um Stellungnahme bitten, dass das mal irgendwo diskutiert wird, warum das in unserer Branche einfach nicht stattfindet, obwohl wir eine Zeiterfassung haben in Form der Fahrerkarte. Ja. Und ich kann auch nur jeden LKW-Fahrer empfehlen. Da lehne ich mich jetzt wieder bei raus. Unsere Arbeitgeber, bei denen wir beschäftigt sind, sind da jetzt außen vor. Du arbeitest weniger, als einem ja lieb sein kann, lieber Rainer. Ja, Hobbytour, ne? Ja, genau. Meine Tour ist auch super geplant bei Dutrans. Und da ist auch... Auch bei den anderen Touren achtet da Dutrans sehr drauf. Aber ich rede jetzt von anderen Spediteuren und da weißt du ganz genau, da gibt es Tausende. Ja. Wenn ihr den Arbeitgeber verlasst, kauft euch diese Software, um eure Fahrkarte auszulesen. Kostet, keine Ahnung, 60, 69 Euro mit Kartenlesegerät. Ja, genau. Die ist gar nicht so häufig. Geht zum Anwalt oder schreibt den hier und so, rechnet das aus. So und so viele Stunden habt ihr pro Monat zu viel gearbeitet. Dann rechnet da zusammen, wie lange ihr da seid. Ich glaube, 3 Jahre rückwirkend könnt ihr das, aber nagelt mich nicht drauf fest. Schreibt euren ehemaligen Arbeitgeber hier, so und so viele Überstunden habe ich noch zu bezahlt bekommen, versteuern natürlich, klar. Mhm. Möchtest du haben, wenn der sagt nein, sucht euch einen Anwalt, klagt euch das ein. Ja. Wenn ihr da eh weg seid. Mhm. Ist so. Ja, klar. Da ich habe auch einen Spediteur, damals habe ich meine Nachtschichtzulagen, habe ich alle im Nachhinein eingeklagt. Mhm. Habe ich bekommen. Ah, okay. Ja, das war richtig viel Geld, halt für Urlaub. Türkei-Urlaub, Side. Liebe Grüße. War geil. Ja, habe ich, nee, wirklich. Ich habe von diesen paar Jahren, die ich da beschäftigt war, meine Anwältin hat die ganzen Nachtschichtzulagen aufgelistet anhand meiner Fahrerkarte. Mhm. Ich werfe meine Fahrerkarten ja immer nicht weg, sondern ich hebe die auf. Mhm. Und hab ihr das alles ausgedruckt. Die hat die ganzen Stunden zusammengerechnet, hat eine Rechnung fertig gemacht, inklusive ihren Kosten, hat das hingeschickt. Dann haben die noch einmal geantwortet, dann hat sie gesagt, dann gehen wir vors Gericht, klagen das ein, und haben die gesagt, wortlos das Geld überwiesen, also sie hat es mir, also zu ihr, und dann wurde es, hat sie dann mir das Geld überwiesen und davon habe ich mir einen Urlaub gegönnt. Jo, warum nicht? Ja? Habe ich aber jahrelang nicht gemacht, da war das erste Mal, wo mir wieder die Hutschnur geplatzt ist. Ja, ja, ja. Ja. Ja, es muss viel passieren. Ja, ja, da muss einiges passieren, damit das mal wieder richtig rund läuft. Ne? Früher war das so, 70er Jahre, 80er Jahre, da konntest du dir eine goldene Nase verdienen als Fahrer. Boah, ne? Das ist krank. Lange vorbei. Eben eine Zeitzeugen, schnappt euch mal einen LKW-Fahrer, der in unserem Alter, wir sind ja glaube ich beide, du bist glaube ich ein Jahr älter, ne? 48 bin ich. 45, ne? 48. Ach, du bist drei, bist 4 Jahre älter. Ja, ich habe schon einen Zettel am Zeh. Ach, komm auf. Ja, das ist fest. Hey, hallo, bitte Ende 40 sollen die besten Männerjahre sein, habe ich mir sagen lassen. Habe ich auch gehört, fühle ich mich aber nicht so. Was? Lasst euch mal von wenn ihr Ältere, die damals in unserem Alter jetzt sind, die damals in den 70er, 80er Jahren, wenn ihr da noch welche findet, lasst euch mal von denen erklären oder mal aufzählen, was die verdient haben und wie stressfreier das war. Die hat natürlich auch ihre Probleme, die hatten jetzt sowas nicht wie Klimaanlage und synchronisiertes Getriebe und, klar. Aber die hatten Kilometergeld. Hatten die auch Kilometergeld? Ja, die hatten Kilometergeld, ja. Oh krass, das wusste ich gar nicht, erzähl. Okay, dann haben die also pro fahrenden Kilometer noch on top auf ihren Ja, genau, Guide. Also, es gab dann immer so, keine Ahnung, so 40 Pfennig pro gefahrenen Kilometer, 30 Boah. Pfennig, irgendwie so gab es dann nochmal extra und sowas. Boah, echt krass. Ja. Okay, das wusste ich gar nicht. Krass. Ja, das war cool. Das, also, wie gesagt, ich selber kam ja nicht in den Genuss so, aber ich kannte ja mal einen, der ist, fürs Deutsche Rote Kreuz ist der gefahren übrigens, und der ist wirklich bis nach China geballert. Das also oh, krass. Wahnsinn. Über den Landweg nach China. Das war, also der hat ganz andere Kilometer gefahren, der junge Mann. Die hatten damals, also klar gibt es dann immer so dieses, was die damals bei uns bemängeln heute, weil wir klagen, wenn hier wegen Standklima und hin und her, wir hatten damals auch keine Klimaanlage und bla, dann sage ich immer, wenn ihr damals Klimaanlage die Möglichkeit gehabt hättet, ihr hättet auch welche gewollt. Ne? Hm. Wenn die mal sagen, ja, wir haben damals auch keine Klimaanlage gehabt. So, die hatten damals aber auch andere Zeitfenster. Guck mal, wie sehen denn Zeitfenster heutzutage aus? Die sind ja, wenn du Glück hast, du musst zwischen 13 und 14 Uhr da sein. Ja. Früher gab es Tagesanlieferung oder Wochenanlieferung. So, in der Türkei Teppiche, Franz Meersdorm auf Achse. Der ist losgefahren, unterwegs konnten die vielleicht nochmal kurz irgendeine Telefonzelle mal anrufen, sei es klar. So, dahin und zurück. Das war ein bisschen stressfreier, wage ich jetzt einfach mal zu behaupten. Heute geht das auch gar nicht mehr wie früher. Also heute könntest du deine Termine gar nicht mehr einhalten, wenn du kein synchronisiertes Getriebe hättest, wenn du nicht, wenn die LKWs nicht so viel PS hätten wie heute. Damals war alles langsamer. Mhm. Ne? Weil ich glaube, wenn du heute 230 PS nicht synchronisierten Getriebe hier Kasseler Berge hoch und runter, so schnell wie du den Berg hochfährst, du darfst ihn auch noch runterfahren. Ja, wann willst du denn da ankommen? Naja. In der schnelllebigen Zeit heutzutage ist es nicht möglich. Ja. Es ist, also, wir kommen, also, im Prinzip wissen wir das alle, aber wir können nichts ändern. Und, nee, leider. Und wir hätten halt heutzutage die Möglichkeit, gerade jetzt in der Krisenzeit, alle suchen LKW, ich finde das immer so lustig, LKW-Fahrer, guck mal, wie viele Spediteure gibt es, die sich alles voll plakatieren. Steig jetzt ein, werde Berufskraftfahrer bei uns. Ja. Und dann, über die geile Aussage, fairer, warte mal, nee, nicht fairer Lohn, nee, warte mal, ach Gott, die schreiben immer so, faire Vergütung oder Kostenübernahme der Modulschulung und bla, also so irgendwie, wo du denkst, ja gut, das machen jetzt mittlerweile alle, weil was sollen sie auch sonst machen? Aber ich bin gespannt, da noch die, sind wir schon wieder am Ende? Ja, wir haben schon eine Stunde rum, ja. Ja, warte, ganz kurz. bei mir kommt ja jetzt bald mein neues Projekt, also meine neue Firma, wo ich mit dran beteiligt bin, Redario. Hatte ich dir ja, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Ja. Genau. Ich weiß gar nicht, hattest du das auch im Podcast erzählt? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich. Das ist ja der neue Clou von mir, mit zwei Geschäftsführern, wo ich das Meeting heute übrigens verpasst habe. Lustige Geschichte, by the way. Weil wir haben immer montags 16 Uhr Meeting. Ne? Mit dem Programmierer und der Matthias noch, der für juristischen Sachen und Verträge und so zuständig ist. Und irgendwann um 16.40 Uhr schreiben die mir, Kai, kommst du noch ins Meeting oder was? Und ich so, hä? Wir haben doch Feiertag. Ich dachte, das fällt aus. Und die so, Bruder, wir leben in Österreich, wir haben keinen Feiertag. Und ich so, scheiße. Und dann die so, ach Mensch, ihr habt ja in Deutschland Feiertag. Also die beiden kommen aus Österreich. Hm. Ich so, ja, wir haben Feiertag, deswegen dachte ich, fällt auf. Ich so, okay, wir sind beide doof. oder wir sind alle drei doof. und zwar wird das tatsächlich, um das kurz anzureißen, und da bin ich sehr gespannt, wie es angenommen wird, jetzt Mitte Oktober, ich glaube am 15. oder 14. ist Release, kommt Redario Review auf den Markt. Und das ist eine Speditionsbewertungsplattform. Wie Google-Bewertung machen wir das Ganze über Spediteure. Mhm. Das heißt, jeder Fahrer kann Spediteure bewerten. Wir haben da ist so ein Algorithmus programmiert, dass jetzt nicht zum Beispiel, weil jemand den noch ein Ei legen möchte und dann irgendeine Scheiße da reinschreibt. Mhm. Das ist sehr kompliziert, um das zu erklären. Wir haben da so Vorkehrungen getroffen. Dieser Algorithmus holt Daten sogar noch von Google-Bewertungen auch noch, um das mit abzugleichen, also dass da kein Schmuck passiert, dass da Leute sich zusammenschließen können und dann den ehemaligen Arbeitgeber komplett zu dissen. Mhm. Also da haben wir so Vorkehrungen getroffen. Aber es wird tatsächlich dann so sein, dass Leute, die einen Job suchen, auf unsere Seite gehen können und sich über den Arbeitgeber informieren. Da gibt's dann so, das ist in Reifen, also wir haben keine Sternbewertung, sondern es sind so LKW-Reifen. Wie pünktlich ist das Gehalt? Wie ist der Umgang? Wie sicher sind die Fahrzeuge? Wie modern ist der Fuhrpark? Und. Das kann dann jeder da bewerten, aber da kein Textform, wo jeder reinschreiben kann, die Firma ist scheiße, der Chef ist scheiße, sondern man kann so verschiedene Punkte da bewerten, wenn man gerade noch da ist oder wenn man da gegangen ist, sodass jeder, der sich eine neue Firma sucht, dann sich über die Firma auch mal informieren kann. Da bin ich gespannt, wie das kommt, weil das ist im deswegen bin ich jetzt in Hamburg eingeladen bei einem bei Verbund von mehreren Spediteuren, die gerade mein Projekt Redario sehr spannend finden und sich mit mir in ihrem Podcast, in ihrem Videopodcast sich darüber unterhalten möchten, weil sie der Meinung sind, und das kommt von Spediteuren, dass das ein sehr geiler Schritt ist zur Transparenz von um schwarze Schafe den Chaos zu machen. Das fand ich sehr beeindruckend, dass da ein Verbund von Spediteuren sich mit mir da an den Tisch setzen möchte. Kommt ein Videopodcast und ein Podcast normal. Die wollen sich ausschließlich mit mir über Redario unterhalten. Das finde ich sehr spannend. Sehr geil, sehr geil. Weil ich glaube, das ist so der erste Punkt, wo wir da wirklich transparent und Fairness reinbringen. Weil, ich möchte das noch ganz kurz ergänzen, Rainer, ganz kurz. Ja, klar. Du hast zum Beispiel, wenn du jetzt bei Stellenausschreiben bist, dann hat der Spediteur, schreibt dann hier so, wir zahlen gutes Gehalt, modernen Fuhrpark, diesen ganzen Scheiß, was die da mal reinschreiben. Mhm. Dann guckst du das und siehst, hört sich ja gut an. Ah, nee, geh ich doch mal auf Redario und guck mal, wie sind denn eigentlich da die Bewertungen so von Leuten, die da sind, die gerade gegangen sind, ist ja anonym. Ja. Und wenn ich dann sehe, Lohnzahlung nicht so pünktlich, hat nur 4 von 10 Reifen, weißt du, so da hast du so Diagramme, so wie so ein Tacho wird dir dann angezeigt. Und ich glaube, das könnte den Spediteuren, die immer auf Beutefang sind bei irgendwelchen Jobbörsen, wo die alles super versprechen, kann denen das wirklich das Leben schwierig machen, wenn dann die Leute sagen, warte mal, bevor ich nämlich da bewerbe, gucke ich mal kurz bei Redario, wie sieht's denn eigentlich real aus von Leuten, die da sind oder gewesen sind, was bewerten die so? Ich glaube, das ist so ein Projekt, wenn wir das dann fertig haben, das wird alles programmiert, der Raphael ist ein Programmierer, es wird alles eigenprogrammiert, das ist keine Basic-Sachen, die wir zugekauft haben, sondern es ist alles komplett neu programmiert. Mit dem Algorithmus der Google-Bewertung mit reinfließen lässt und was da noch alles so, ich habe da keine Ahnung. Vielleicht wird es auch der ein oder andere Spediteur sogar noch mit hinten auf die Tür klatschen, wenn die einen Fahrer suchen. Ne? Guckt unsere Bewertung auf Redario. Gerne. Ne? So gerne. Zum Beispiel. Ne? Genau. Dass die sagen, gerne, wir müssen uns hier nicht verstecken. Guck mal, hier kannst du dich bewerben. Wir haben die ersten 30 Spediteure, die sich bei uns registrieren und transparent nach außen zeigen wollen, haben kostenlos die Möglichkeit, ihre aktuellen Mitarbeiter über das eigene Unternehmen bewerten zu lassen. Mhm. Das bedeutet, weil die Mitarbeiter, die aktuell bei dir im Unternehmen sind, sind ja meistens zufrieden. Ja. Das heißt, du hast dann natürlich auch einen Fundus von Positivbewertungen. Wenn dann ein Negativ versucht, dich reinzuschalten, weil der gekündigt wurde, dann macht das jetzt nicht so den Braten, macht das jetzt nicht so viel aus. Aber wir geben die Möglichkeit, Spediteuren jetzt schon sich dann bei uns zu registrieren und sagen, okay, meine Mitarbeiter sollen meine Firma bewerten, weil ich möchte nach außen hin zeigen, ich bin ein guter Arbeitgeber. Mhm. Und die Leute, die schwarzen Schafe, die werden den Teufel tun, um nicht bei Redario auftauchen zu wollen, aber sie werden irgendwann bei mir auftauchen. Na klar. Und das ist so der erste Schritt, wo ich versuche, so die Branche ein bisschen in Eigenregie mit diesem Unternehmen, die bald jetzt eine GmbH wird, zu lenken. Sag ich mal. Wenn es keiner macht, dann müssen wir das machen. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Also ich werde mir das auf jeden Fall reinpfeifen, die Plattform. Ja, ne? Gerne. Du wirst ja sicherlich in einem ein oder anderen Post erzählen, sobald die online ist. Und, wir gehen bald in die Werbung, gehen bald ins Marketing. Wir haben da so einige Sachen davor mit Werbeclips und hin und her. Mhm. Und laden dann alle LKW-Fahrer dazu ein, daran teilzuhaben. Und wir würden uns freuen, wenn dann die Leute unsere Plattform nutzen, um zu gucken, bei welchem Arbeitgeber, ich check den erstmal gegen, fange ich da an oder nicht. Ich glaube, es wird ein geiles Ding. Ja, sag rechtzeitig Bescheid, dann blende ich das hin und wieder mal ein. So. Bist ein Ehrenmann. Natürlich, natürlich. Das hilft uns allen. Das hilft uns allen. Das wäre dumm, wenn ich das nicht tun würde. Ah ja, ich bin gespannt, was da so raus wird. Das ist so ein Ding, da habe ich echt graue Haare. Wir haben jeden Montag Meeting und wir sind da nur am Machen und bla. Das ist sehr anstrengend, aber ich hoffe, es lohnt sich und viele LKW-Fahrer können dadurch vernünftigen Arbeitgeber finden. Wichtig ist die Frage, können die Arbeitnehmer ihre Abstimmung, sage ich, ich nenne das jetzt mal Abstimmung, kostenlos abgeben da und haben die da, anonym vor allem. Ja. Ja, das ist ja das Wichtigste. Genau. Ne? So. Die können sich jetzt schon registrieren, das ist www.redarium mit AE geschrieben. Die Seite ist, glaube ich, schon online. Die zweite Seite folgt dazu. Da kann man sich schon registrieren. Redario Review ist, glaube ich, kommt dann jetzt am 15., glaube ich, oder 14. Und für die Fahrer ist es komplett kostenlos. Perfekt. Ja, also, wir haben da kommen noch so ein paar Sachen, die noch dazukommen. Da sei gespannt. Noch möchte ich darüber nicht viel erzählen. Mhm. Aber das wird schon den Markt ein klein wenig durcheinander wirbeln, was wir da vorhaben. ist vorbei mit dieser LKW-Fahrer-Fang-Methoden. Wir räumen den Markt jetzt mal ein bisschen auf. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, das wäre sehr schade, wenn es nicht funktioniert, aber wir haben da sehr viel Geld und Kraft investiert und mal gucken, was draus wird. Ja, um mal ganz schnell ein anderes Thema ganz kurz anzuschneiden, Kai. Wir haben Fragen über Insta bekommen. Ne? Also da kommst du jetzt mit. Geil. Ja, mit Absicht. Mit Absicht, mit Absicht. Weil das können wir doch in der nächsten Folge machen. Was sagst du? Du bist der Schlawiner. Ja, ich dachte, ich habe mich jetzt schon so richtig in meinen Stuhl hier zurückgelehnt und gesagt, Fragen beantworten. Geil. Okay, eine vielleicht? Eine zum Abschluss? Eine zum Abschluss? Okay, komm, ich rufe mal das Insta auf hier. Nee, scheiße, falsches Handy, warte. Eine Sekunde. Instagram findet ihr uns auch bei Helden der Straße. Wie waren das nochmal mit Unterstrichen? Wie waren das nochmal? Helden der Straße Official heißt das, also offiziell. Unterstrich Official, ne? Oder? Nee, gar nichts. Zusammengeschrieben? Komplett zusammengeschrieben, ja, genau. Helden der Straße offiziell. Freunde. Richtig, genau. Erkennt ihr sofort, dass wir beiden Klaps-Kallis das sind? Ja. So, dann nehmen wir mal. Ich tippe jetzt random hier einfach mal so rein. Vielleicht könnt ihr ja eure LKW-Erfahrung. Also das Ganze fragt Massi 0403, fragt es über Instagram. Hey, ich hätte da einen Podcast-Themenvorschlag. Vielleicht könnt ihr ja von euren LKW-Erfahrungen sprechen. Welches war der schlimmste, welches der beste und was würdet ihr am liebsten fahren wollen? Das war die Frage. Ja, das waren das waren drei Fragen auf einmal jetzt gerade, ne? Ich weiß. Ich glaube, das müssen wir tatsächlich in der nächsten Folge machen, weil das würde jetzt, glaube ich, zu lang dauern. Ja, ich glaube auch, ne? Weil das sind aber das machen wir in der nächsten Folge. Massi, ich werde die Nachricht nicht löschen. Ich guck nochmal. Ja, weil die wird sehr ausgiebig, die Frage. Finde ich cool, ja. Massi, liebe Grüße. Aber da möchte ich mir mehr Zeit nehmen, um dann die Beispiele auch mitzubringen. Ja. Warum die Situation scheiße war oder warum die Situation gut war. Und das würde jetzt zu lang dauern, glaube ich. Dann habe ich hier aber eine relativ kurze Frage noch. Von Christian P. Und zwar, Christian. Moin, da ich seit kurzem einen langen LKW fahre, guck mal, falsch rumlesen, kann ich gut. seit langem einen kurzen LKW. Ja. Da ich seit kurzem einen Lang-LKW fahre, würde ich mal so eure allgemeine Meinung zu dem Thema interessieren. Also mein Vorschlag wäre Lang-LKW. Was wir davon halten? Ja, ich finde das gut. Ich finde Lang-LKWs tatsächlich gut. Reden wir jetzt von Lang-LKWs, wo ein Palettenreihe Stellplatz mehr da ist? Oder ist Lang-LKW jetzt die Gigaliner gemeint? Die Gigaliner. Ah ja. Genau. Ja, perfekt. Also ich finde, die Gigaliner haben eine ganz klare Berechtigung auf der Straße. Was ich allerdings schade finde, ist, dass das zulässige Gesamtgewicht gleich bleibt gegenüber normalen Hängerzügen bzw. Sattelzügen. Das ist ein bisschen dürftig, da müsste man nacharbeiten. Vielleicht geht doch nicht bei unserem maroden Rücken. Was willst du denn noch erwarten? Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Aber so wie in Dänemark zum Beispiel, da ist es ja gang und gäbe, da mit 50 Tonnen rumzufahren und so. Die deutsche Politik hat echt ein ernsthaftes Problem, sich bei den Nachbarn abzugucken, was gut läuft, und wir übernehmen das einfach mal stillschweigend. Ja. Damit haben die echt ein ernsthaftes Problem. Ja. Wir müssen immer das Rad neu erfinden. Ja. Das ist wie mit der Maut. Ne? Das alle anderen haben Maut, so, Junge, das. Oha. Alle anderen haben so wie in Österreich so diese, einfach diese Teile vorne drin gut ist. Wir müssen da eine Scheiße da bauen für Millionen, ja, ja, um einfach eine spezielle Maut zu machen. Aber auf die. Und was war damals für ein Aufschrei? Gerade der ADAC hat ja gebölkt wegen diesen Gigalinen. Mhm. Die Überholvergänge der Pkw-Fahrer würden sich einfach so stark verlängern, an so einem Gigaliner vorbeizufahren, dass es ein Verkehrsrisiko wäre. Wo ich einfach mal sagen würde, okay, liebe ADAC, wir machen einen Test. Ein Gigaliner zwischen 5 anderen normalen LKWs, in Anführungsstrichen. Mhm. Und dann schicken wir mal 10 Pkw-Fahrern an denen vorbei. Und die wissen aber nicht, warum. Und dann am Ende der Teststrecke frage ich ihn, ist denn an den LKWs irgendwas Besonderes aufgefallen? Dann werden die sagen, der eine ist grün, der andere war dreckig und bla bla. Aber niemand von diesen 10 Testpersonen würde sagen, ja, der eine LKW war so echt so lang. Ja, genau. Es wird niemanden auffallen. Nee, niemanden wird das auffallen. Na? Auf keinen Fall. Und ey, wenn die mit 130 oder 140 an den LKWs vorbeifahren, also der Überholvergang, der ist ja so utopisch länger dann. Mhm. Ist ja unfassbar. Ja. Also die müssen genau. Ja, wenn die bei der Stoßstange... Leider, wenn die an der Stoßstange hinten anfangen, Gigaliner zu überholen mit ihren PKWs, dann müssen die das Butterbrot schon auf, weil die, wenn die vorne angekommen sind und der Überholvorgang beendet ist, dann sind die fast verhungert, weißt ja, du? Weil das so lange. Sind die schon in Frankreich, da wollten die gar nicht hin. Ja, also. Die haben in Deutschland den Überholvorgang angefangen und in Paris haben sie ihn beendet. Nein. Es ist einfach wirklich, es gibt auch gerade Volumentransporte, die sind nicht schwer, aber die haben halt viel Volumen. Genau, richtig. Beispiel bei mir. Zubehörteile für MAN, für Nightstar. Mhm. Ich war bis hinten hin komplett ausgeladen, hatte aber nur 4 Tonnen drauf. Mhm. Das heißt, ich könnte einfach viel mehr mitnehmen und könnte quasi einen LKW quasi einsparen, wenn man das Gigaliner mitfährt, wenn es platzmäßig beim Endkunden möglich ist, den da ran zu rangieren. Ja. Ganz klares Plus von meiner Seite aus, das müssten einfach viel mehr Gigaliner fahren. Ja. Ganz einfach. Wir haben ja drei Fahren, so, die transportieren dann auch nur großvolumige Sachen. Ich habe das mal angeboten, weil bei mir ist es auch so, dass ich komme ganz selten mal über 10 Tonnen beim, ja. Aber volumenmäßig halt immer komplett ausgeladen, ne? So DHL-Quatsch, ja. Halt. So, und ja. Dann haben wir halt auch Tage, gerade gegen Ende des Jahres, Weihnachtsgeschäft etc. pp. Da bestellen die teilweise 2-3 Sattelzüge extra. Und da habe ich auch gesagt, ich sage, warum hängt ihr mir nicht noch einen Anhänger hinten dran? Das geht ja auch umgekehrt, ne? Also Sattelzug, Anhänger hinten dran. Ja. Ja. Das wollte mein Chef nicht. Sagt er, das muss extra bezahlt werden und das das will ich nicht. Ich sage, wie, willst du nicht mehr Geld verdienen oder was? Er meint, das lohnt sich nicht. Ich sage, gut, mir ist egal, mehr als das Angebot machen kann ich nicht. Was ihr draus macht, ist mir egal. Nö, die bestellen dann lieber für noch mehr Geld, noch mehr Sattelzüge und noch mehr Fahrer, die eigentlich gar nicht da sind. So, das, also... Ja. Habe ich aber auch, wenn er im Salzgitter geladen wurde und es geht runter zum Kunden, gibt es einen sogenannten Überhang. Das heißt, das, was bei mir nicht drauf passte, wurde dann ein Sprinter oder ein 3,5-Tonner. Mhm. Dem wurden dann da 5 Paletten draufgeladen, weil es bei mir nicht mehr drauf passte. Ja, genau. So das ist rechnet sich dann. Auch. Ja, und das rechnet sich mehr, man muss dazu sagen, mit Fahrpersonal. Der muss ja auch bezahlt werden da vorne richtig, drin. Richtig, genau. Das rechnet sich dann einfach mehr. Einfach noch jemanden zu beschäftigen mit einem neuen, noch einem Fahrzeug, noch mehr Spritverbrauch, darunter zu schicken. Mhm. Aber Rainer, wir haben ja keine Ahnung. Wir sind ja dumme Menschen, die einfach ein Lenkrad drehen. Ja, richtig, genau. Den ganzen Tag nur vorm Bett sitzen und blöd aus dem Fenster gucken. Ja, nee, auf jeden Fall, Christian, dein Auto hat eine absolute Berechtigung auf der Bahn und wir sollten viel mehr davon haben. So, das ist der Punkt, oder? Aber noch eine Frage an Christian. Kennst du Leute, die immer so Sachen falsch betonen? Da gehe ich auch zu. Ich hatte damals eine Freundin und die Mutter hat immer statt Bodybuilding gesagt. Ach du meine Güte, okay. Mhm. Ja, gehst du morgen zum Bodybuilding? Ich sag nee, ich gehe nicht zum Bodybuilding, sondern ich gehe zum Kraftsport. Aber warte, zum Schluss musst du dir noch eine lustige Geschichte erzählen. Ich hoffe, die Leute haben noch... Leider, ich muss. Ja, hau raus. Pass auf. Ich saß ja im Krankenhaus, ne? Mhm. So, in der HNO-Abteilung da. Die habe ich gestern, warte, du darfst sie gleich weitererzählen. Ich habe die Geschichte gestern bei dir im Stream gehört. Okay, erzähl scheiße. Mal. Die ist geil, doch, mach mal, erzähl. Pass auf, Leute, an die Zuhörer, pass auf. Und mir gegenüber saß eine ältere Dame, die wie sich im Nachhinein rausstellte, die kam aus der Ukraine und hatte ein medizinisches Problem, sprach aber weder Deutsch, logischerweise, noch Englisch. Weil die, es ist eine ältere Generation, die hatten ja wahrscheinlich da mal Russisch in der Ukraine als Fremdsprache, wenn überhaupt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte die versucht, mit der Krankenschwester die zu kommunizieren per Handy-Übersetzungs-App. Und die Krankenschwester wollte ihr einfach nur sagen, weil sie saßen mir genau gegenüber, ich habe das ja mitbekommen, sie hat auf Deutsch in dieses Handy reingesprochen, diesen gelben Zettel bitte in der nächsten Abteilung abgeben. Und dieses dusselige Handy, diese Übersetzung hat nicht funktioniert. Du hast immer das Fragezeichen über der ukrainischen Old Lady gesehen, das kreiste so rüber, weil diese Übersetzung funktioniert nicht. Nach 3-4 Versuchen sagte die Krankenschwester dann, machte dann so eine Gestik, so mit beiden Händen so nach unten auf dem Boden, bleiben Sie hier sitzen, sagte sie. Und dann ging sie in die Abteilung zurück, auf die Station, und dann kam ein Pfleger. So, der war so in unserem Alter, Mitte 40, und dem hat sie, das war auch nicht weit von mir entfernt, hat sie diesen gelben Zettel gegeben und hat gesagt, da vorne sitzt die Patientin, diesen nehmen Sie bitte mit in die andere, auf die andere Station, und diesen Zettel bitte der diensthabenden Schwester geben, das braucht der Arzt. Und dann sagt er, ah, okay, die Frau da hinten, ja, die da sitzt. So, und jetzt, Leute, das arbeitet euch fest, es ist kein Scheiß, es ist wirklich wahr. Und jetzt ging er auf diese Frau zu und sagte, machte sie gestik, so, sie soll aufstehen, kommen Sie mit, ne? Und sagte noch irgendwas, und die Frau verstand ihn nicht. Also man hat es gesehen am Gesichtsausdruck, man kennt das ja, dass man manchmal, wenn Leute eine andere Sprache sprechen, das, was sie dann sagen, dass sie sowas sagen wie, ich weiß nicht, was sie meinen. So. Und sie sagte dann auf so ukrainisch, und er war so ein Berliner, und er antwortete, ich auch nicht, komm mit. So, weißt du, ich verstehe dich auch nicht, ich auch nicht, komm mit. So auf Berlinisch, so richtig trocken. Und ich musste so lachen. Es war mir so unangenehm. Ich musste so lachen, weil der das so oft Berlinisch und ich auch nicht kommt. Geil. War eine geile Situation. Das zum Abschluss. Oh Mann. Ja. Ja, wir sind durch. Ja, das aber schon seit Geburt, glaube ich. Nein. Also ja, aber wir wollen noch live gehen. Wir wollen streamen. Genau, richtig. Also ich will auch gleich so in einer Stunde ungefähr live gehen und... Ich würde sagen, schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt, und eure Fragen weiterhin gerne bei Instagram. Immer rein damit. Und genau, bitte. Und bewertet unser Podcast bei Spotify. Richtig. 5 Sterne natürlich. Ne? Alles andere wird gebannt. Was? wollte ich jetzt noch ganz kurz... Oh Gott, ich komme schon wieder. Wir sind eine halbe Stunde wieder drüber. Ich gucke mir jetzt gleich im Stream, ich will ja Just Chatting ein bisschen machen, ein paar Videos angucken, wenn ich jetzt online gehe. Und zwar gucke ich mir das Video von Chef Strobel an. Kennst du den? Nee, sagt mir jetzt gar nichts tatsächlich. Ist ein Kumpel von Trimax, den kennst du aber. Den kenne ich natürlich. Genau. Und der hat einen richtigen Stalker-Hater am Arsch. Oha. Da gibt es auch ein Video bei TikTok, der ruft auch bei dem an und bedroht ihn und so ein Kram. Also kann ich dir gerne mal per WhatsApp die TikTok. Hast du TikTok installiert? Ja, klar. Okay, dann schicke ich dir mal ein Beispiel. Und der hat jetzt auf seinem Kanal, ich glaube, geht 12 Minuten mal darüber gesprochen. Ich habe mir dieses TikTok damals angeguckt, weil ich habe ja auch so einen Hater seit 5 Jahren am Arsch. Aber der Typ ist noch eine Nummer krasser. Der hat ihn auch vor kurzem einen Leichenwagen nach Hause geschickt zu seinen Eltern. Oh wow, und, wie geht das denn Junge? Ja, die Leichen, ich weiß gar nicht, wie ist das? Kann man eigentlich für irgendwie einfach mal so einen Leichenwagen bestellen? Ich weiß gar nicht, wie das ist. Ja, deswegen frage ich gerade. Da kam der Leichenwagen an zu den Eltern und wollten den Sohn abholen. Oh wow. Also ihn. Und das ist wirklich, Leute, also ganz ehrlich, das hat nichts mehr ansatzweise mit Spaß zu tun, sowieso nicht sowas. Aber weißt du eigentlich, wie Eltern sich fühlen müssen, wenn da ein Leichenwagen mit 2 Bestattern vor der Tür steht und den Namen deines Sohnes nennen und sagen, wir möchten ihren Sohn XY abholen? Ja, und jetzt stell dir vor, der ist gerade nicht da, was die wohl denken. Wenn er jetzt. Ja, wen ist das passiert? Knossi! Knossi ist ganz kurz noch, die 5 Minuten haben wir noch. Knossi ist doch das passiert. Jens ist es passiert, die Schwester von ihm war auf dem Weg, war kurz vorm Elternhaus. Dann kam doch, glaube ich, dieser Leichenwagen und sie hat in der Einfahrt geparkt, der Leichenwagen kam an und ey, da steht ein Leichenwagen bei dir, bei deinem Bruder in der Einfahrt. Mhm. So, bist natürlich sofort, was zur Hölle ist jetzt los? Weil es kann auch sein, dass die Mutter, die ist ja ein bisschen älter von Knossi. Ja, ja. Du steigst einfach panisch aus und sagst, weswegen sind sie hier, weswegen sind sie hier? Also ich versuche das jetzt, korrigiert mich bitte bei Instagram, in Direct Message, wenn ich irgendwas falsch wiedergebe. Und dann sagt der Bestatter, steigt aus, ja, wir sollen den Herrn Jens Knossalla abholen, der ist leider verstorben, das ist ihr Bruder. Mhm. Also Knossi. Ja. Das war natürlich einfach nur ein Fake. Aber ja, die in dem, sie war ja noch nicht an der Tür, also sie ging in dem Moment davon aus, dass ihr Bruder gerade tot ist. Krass. Was stimmte mit diesem Menschen nicht? Vor allen Dingen, wieso kann man einfach einen Leichenwagen bestellen? Ja, das hat meine Freundin mich auch gefragt. Ich kann es denen nicht beantworten. Vielleicht kann das jemand per Dings. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt da anrufe und sage, meine Freundin, der Notarzt war hier, sie konnten aber nichts mehr für sie tun. Ich sollte jetzt einen Bestatter anrufen, der sie abholt für die Gerichtsmedizin. Ich denke mal, dann kommen die einfach, ne? Ach so, ja gut, das kann natürlich sein. Ja, wenn du es so sagst. Puh. Ich finde es aber unter aller Sau, dass es solche Menschen gibt. Das ist ganz schlimm. Und ich will mir das Video von ihm angucken, gleich nachher. Mhm. Da spricht er drüber zum ersten Mal, weil die haben auch versucht, die ganze Zeit den Typen, also der ruft auch live im Stream, hat er den angerufen. Daher dieses TikTok, kann ich dir zeigen. Mhm. Wurde er ihn bedroht und bla bla bla und aus irgendeinem unerfindlichen Gründen einfach sauer auf ihm ist. Und er fragt ihn ja, er geht ja ans Telefon und der hat ja seine Nummer irgendwie und der ruft über irgendwelche, übers Internet an, sowas, wenn man ihn nicht zurückverfolgen kann. Mhm. Der fragt ihn ja auch, was habe ich dir denn getan? Was soll das denn? Und so ganzen Kram. Und der Typ antwortet dann sowas wie, das weißt du ganz genau, was du gemacht hast. Und er so, nein, ich kenne dich gar nicht. Was willst du denn von mir? Naja. Oh, wow. Das sind richtig kranke Menschen, du. Ich schicke dir gleich mal das TikTok. Ja, gerne. So, ihr Lieben, 1,5 Stunden heute als Entschuldigung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Podcast. Ja, ich hoffe auch. Und wir werden regelmäßiger. Bestimmt, wir nehmen uns das zumindest immer vor. Sagen wir es so. Ja, wir haben safe in der Zukunft die Regel. Ja, was? Moment. Nee, ihr Lieben, macht's gut. Macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.